Marmelade. Der König erwacht. Wir schreiben das Jahr 1714. Der Krieg in Europa ist kaum vorbei. Da wird ein junger Mann aus der Provinz ins Zentrum der Sonne befohlen. An den Hof Ludwigs des 14. Versailles. Euch, liebe Mutter, die ihr mich Gott empfohlen ins Unbekannte ziehen lasst, vermisse ich schon jetzt so schmerzlich, dass ich euch jeden Tag einen Brief zukommen lassen will, der euch über meine Erlebnisse unterrichtet. Es sollte die Reise seines Lebens werden. Mein lieber Chevalier. Monsieur Marchand. Willkommen in Versailles. Wie bin ich glücklich, euch zu sehen. Ihr müsst erschöpft sein. Nie mehr setze ich einen Fuß in eine Kutsche. Wie geht es eurer Mutter? Sie ist wohlauf. Oh, diese schreckliche Reise. Bei Nevers blieben wir in einem verschlammten Flussbett stecken. Ich denke gern an eure Mutter. Vor allem nachts. Vier Pferde konnten unter Ächzen und Stöhnen das Gefährt nicht wieder herausbefördern. Ihre Hände, ihr Hals und weiter unten. Wir mussten aussteigen und schieben. Schenkel weiß und lang in wogenden Bewegungen. Die Pferde waren völlig schweißbedeckt und zitterten. Wie Gitterspeise. Bei jedem Stoß. Was? Nun denn, hier bin ich. Des jüngsten Prinzen jüngster Erzieher steht zu seiner Verfügung. Nennt ihn nicht Prinz. Noch ist er nur das Ergebnis einer unseligen Liaison mit einer deutschen Gräfin. Nicht mehr. Dennoch fürchte ich, dass der König ihn bald legitimieren wird. Nicht viel Zeit, um ihn zu adjustieren. Dieser Mann treibt es noch reichlich wild. Oh nein, attention le fille, da kommt er wieder. Versteckt die Novizinnen im Keller und verriegelt die Tür. Schnell! Ich werde ihn, gemäß meiner Beorderung, brüderlich an die Hand nehmen und geleiten. Auf den rechten Pfad der Tugend, in christlicher Ehrfurcht vor Gott und dem König. Also? Wo ist er, der junge Heinz Rüdiger? Ich brenne darauf, ihm vorgestellt zu werden. Heinz Rüdiger ist in Paris. Vermute ich zumindest. Was weiß man schon, nicht wahr? Wie? Ich dachte, als Lieblingssohn des Königs wäre er immer in dessen Nähe. Oh, seine Majestät ist ebenfalls in Paris. Aber ich dachte, der König herrscht in Versailles. Der König herrscht überall. Zum Grand Couvert. Ein wenig Traubengelee. Jetzt wach oder nicht? Schwein in Aspik. Schwer zu sagen bei so verquollenen Augen. Und Lorbeer sollen Sie nicht vergessen. Aber sorgt euch nicht. Wir erwarten den König jeden Tag. Ach so. Sobald es die Regierungsgeschäfte erlauben. Trüffel mit Steinpilzen. Heidelbeermus. 2-3 Orangen und Torte mit Gus. Scheiße nochmal! Hat er die Augen jetzt offen oder nicht? Leider hat sich der Hof in den letzten Jahren sehr verändert. Die Jahre des Krieges, der Tod des Thronfolgers, ihr versteht. Natürlich. Und der König ist auch nicht mehr bei bester Gesundheit. Möge Gott ihn noch lange erhalten. Ja, es ist still geworden in Versailles. Kommt, ich geleite euch zu euren Gemächern. Vergnügungen gibt es nur noch selten. Dafür täglich die Messe und erbauliche Konzerte. Und momentan ist das Schloss ja völlig verwaist. Ich weiß nicht, welches Bild ihr euch von Versailles gemacht habt, lieber Junge, aber ich fürchte, ihr werdet es ziemlich verändert vorfinden. Monsieur Marchand, ihr sagtet doch, das Schloss wäre leer. Ist es auch, bis auf diese verlumpte Schauspielertruppe. Irgendwer nach Versailles geordert hat. Wahrscheinlich Heinz Rüdiger. Meine liebste Mutter. Umsonst bin ich in großer Hast hierher geeilt. Das Schloss ist leer. Bis auf einige reiseunfähige Adelsleute und all die getreuen Diener, die still der Ankunft ihres Herrschers harren. Die Herren sind ja alle nackt. Na, nicht alle. Seht, die beiden dort tragen seidene Unterröcke. Ja, um den Hals. Die lange Zeit des Wartens auf den König und den Hofstaat verbringen die Zurückgebliebenen mit allerlei possierlichen Mimen und Reigen. Was spielen die da? Schweinetreiben. Ihr hättet eure Freude an dem züchtigen Spiele gehabt. Den Herren wurden die Augen mit Seidenbändern verbunden. Und sie tasteten sich durch die Gänge und versuchten, die raschelnden Kleider der Hoffrauen zu fassen. Und sobald sie gefangen hatten, ihre Geiseln durch Abtasten der Gesichtszüge zu identifizieren. Diese kleinen, festen Äpfelchen hier habe ich doch schon mehrmals geerntet. Es ist die Zofe der Madame de Lausanne. Marguerite. Nein, die Marguerite hat Brustwarzen groß und weich wie Rosenblätter. Dies hier sind harte Knospen. Gefroren durch den nächtlichen Frost. Was für eine Frost. Und sie schmecken nach Zitronen. Es ist Mio! Mio! Ich werde mich, wenn ihr erlaubt, ihr sagt etwas von einem Gemach für mich. Hergeblieben. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft vorstellen, um mit der Suche nach Heinz Rüdiger zu beginnen. Wow. Was haben wir denn hier? Einen grünen Sporn. Monsieur Marchand? Lernt die vergangene Süße Versailles kennen, Chevalier. Der Ernst wird mit dem König schon noch früh genug wieder Einzug halten. Monsieur Marchand ließ mich dann im Kreis einiger züchtiger Damen, um mir die Zeit bis zur Ankunft des Königs so angenehm als möglich zu gestalten. Willkommen in Versailles! Monsieur Marchand, lasst mich nicht allein! Die Augen verbinden dem süßen Lämmchen. Ich bitte Sie, Madame. Riech frisch und unschuldig, wie ein frisch gebackenes Brot. Bitte lassen Sie doch meine Arme los. Schmecken tut er wie Rahm auf dem Milchtopf. Ich muss zur Morgenandacht. Ich bin... Ach, er strahlt seine Hitze aus, dass ich mich reiben möchte, wie eine Katze. Mein Hemd. Nein. Ich bitte Sie, ich war die ganze Nacht in der Kutsche. Ich hatte noch keine Zeit, ein Bad. So, dort die Bänder auf. Meine Hose. Meine Hose! Aha! Seht euch das an, ein prächtiger Neuzugang. Oh, im Namen der Mutter Gottes, verhüllt mich! Euer Wunsch ist uns Befehl, doch euer Säbel verlangt nach einer ganz besonderen Umhüllung. Holt die Celeste! Zu euren Diensten, ehrwürdige Schwester. Oh, habt ihr etwas für mich gefangen? Schau, einen schönen dicken Arm. Der wird dir vortrefflich munden, nicht wahr? Bien sûr. Hoch die Röcke, Celeste. Nein, so bitte doch, nein. Denn fahre hinein in deine Fischreuse, du Aal, dass du zuckst und dich windest und den Ausweg nicht mehr findest. Ihr könnt euch vorstellen, Mama, wie sehr mir diese Vorgänge das Blut in den Kopf schießen ließ. Halb lachend, halb weinend ergab ich mich meinem Schicksal, als plötzlich... Es war ein geistloser Scherz, aber alles stürmte auseinander. Und nur meine Spielgefährtin und ich blieben zurück, wie durch eine innere Verbindung aneinander gekettet. Nun gebärdet euch doch nicht, wie toll. Wäre der König wirklich im Anmarsch, so hätte man uns schon längst hinter die Wandteppiche gezogen und doch zusammengeknüppelt. Als erstes befreite ich mich der Augenbinde. Ihr könnt euch meine Erleichterung nicht vorstellen, als ich feststellte, dass ich nicht mit einer Frau allein war. Ihr seid keine Frau! Sondern mit einem... Fasst euch, Mutter, wie ich mich fasste, als orientalische Schleiertänzerin maskierten Mann. Und ich bin auch kein Mann, wenn es euch beruhigt. Gott sei Dank, nur ein Schauspieler. Ruhe jetzt, oder ich stopfe euch diese Gurke in die Kehle, bis ihr still seid. Woher kommt nur diese Gurke? Was seid ihr? Senelesto, mein Name. Seilläufer sowie Wasser- und Brandweinsäufer. Erster Sänger und Komödiant der italienischen Truppe. Und ich bin, und darauf zielte wohl vor allem euer Fragen, Eunuque, wenn es recht ist. Ihr seid was? Eunuque. Eunuco. Junuk. Eunuchus. In allen Sprachen das Gleiche und bis in alle Ewigkeit das Gleiche. Ihr... Habt mich missbraucht. Mit Verlaub, wenn mich meine Sinne nicht täuschen, wart ihr es, der mich gebohrt hat. Und immer noch tut, wenn ich so sagen darf. Oh. Würdet ihr so freundlich sein und euch zurückziehen? Es wird ein wenig kalt mit so gerafften Rücken. Ihr seid des Teufels. Nein. Ich mag ja ganz gern was Hartes am frühen Morgen, aber nicht unbedingt in Worten. Oder war es euer erstes Mal? Wie? Ihr werdet rot. Mon petit, keine Bange, ihr habt eure Sachen nicht schlecht gemacht. Die Frauen von Versailles werden euch zu schätzen wissen und auch eine Vielzahl der Männer. Ihr kennt euch wohl gut aus. Seid ihr schon lange in Versailles? Mir kommt es vor wie eine Ewigkeit. Sonderlich glücklich klingt ihr nicht. Das macht die Syphilis. Die ist eine penetrante und schmerzhafte Begleitung, da kommt kein glückliches Lachen zustande. Syphilis? Wer ist das? Bleibt ihr länger in Versailles? Dann werdet ihr sicher ihre Bekanntschaft machen. Ich suche nur die Bekanntschaft von Heinz Rüdiger. Heinz Rüdiger? Oh, mon cher Paysan, wenn ihr mich schon des Teufels heißt, wartet, bis ihr ihm begegnet seid. Und ich sage dir ein letztes Mal. Hosen hoch und Hände in die Luft. Dahin, wo ich sie sehen kann. Und dann entfernst du dich ganz langsam von der Novizin Mariangela. Oder ich werde dir dieses Kreuz hier hinnageln, wo die Sonne niemals scheint. Und du, hör auf zu heulen, als wenn es dein erstes Mal gewesen wäre. Ja, aber nie lasst ihr mich fertig werden. Urteilt nicht zu hart über Heinz Rüdiger. Es ist nicht leicht, der Sohn des Königs zu sein. Kein Wunder, dass er ein Leben im Schatten vorzieht. Ein Leben fernab der Sonne? Als ob der König nicht alles sieht. Oh, lasst euch nicht täuschen. Versailles ist ein tiefes Wasser, mein junger Freund. Und auch wenn an der Oberfläche des Sees alles ruhig zu sein scheint, es gibt tausend Schlupflöcher und verborgene Winkelchen, in denen das pralle Leben tobt. So tauche ich, liebste Mutter, also ein in das Leben von Versailles, um meinen Schutzbefohlenen zu finden und meinen Auftrag zu erfüllen. Leicht wird die Aufgabe wohl nicht, denn an diesem Oktobermorgen konnte ich schon am eigenen Leibe in Erfahrung bringen, dass in Versailles wohl so einiges über das Hintertürchen läuft. Aber dennoch schließe ich die heutige Post in der Hoffnung, euch in meinem nächsten Briefe freudig werde verkünden zu können. Es ist vollbracht. Heinz Rüdiger ist gefunden. Ich küsse euch, Madame, und bleibe auf immer euer treu liebender Sohn. Versailles! Liebste Mutter, noch immer weilt der König in Paris. Noch immer habe ich meinen Schutzbefohlenen nicht getroffen. Doch die Ankunft des Königs scheint kurz bevorzustehen. Der Adel, der die Abwesenheit des Königs nutzend auf seinen Landgütern nach dem Rechten sah, kehrt freudig ins Schloss zurück, um seiner Sonne einen würdigen Empfang zu bereiten. Bonjour, Marquis de Barrieux. Auch wieder zurück? Ja, ja. Wir sind wie verirrte Ratten, die das sinkende Schiff aufsuchen, anstatt es zu verlassen. Bevor ich das nächste Mal nach Hause komme, wird mein jüngster Sohn schon laufen können. Und ich werde wieder einmal nicht zugegen sein, wenn meine Frau schwanger wird. Ihr meint, niederkommt. Ich wünschte, das meinte ich. Die herbeiströmenden Menschen gestalten meine Suche nach Heinz Rüdiger schwieriger als befürchtet. Versailles gleicht nun einem Bienenstock. Ihr in der Ferne seid mir näher als jeder Mensch hier am Hof. Doch zum Glück. Ein wenig väterlichen Beistand habe ich auch hier. Monsieur Vincent? Monsieur? Oh, ihr badet. Kann man das Baden nennen? Kommt nur herein, kommt nur herein. In Versailles ist das Wasser knapp, mein Sohn. Seht euch das an. Es reicht gerade, um meine Hüfte zu bedecken. Von bedecken kann keine Rede sein. Madame Marchand kann sich glücklich schätzen. Ich werde es ihm ausrichten. Kleiner Scherz, mein Junge. Nun, habt ihr Heinz Rüdiger aufgespürt? Ich habe eine vielversprechende Spur. Man sagte mir, er wäre noch in Paris und hätte heute Morgen ein vertrauliches Gespräch mit dem König über jansenistische Sinneserweiterung gehabt. Hör zu, Heinz Rüdiger. Ich habe ja nichts dagegen, dass du Drogen nimmst. Ich möchte dich nur bitten, es nicht in aller Öffentlichkeit zu tun. Und jetzt komm raus da. Hörst du? Fati schimpft auch nicht mehr. Mein lieber Chevalier, c'est ce que l'on dit. Mais es kann auch anders sein. Paris ist nur einen Pferderitt von Versailles entfernt. Der Bastard ist längst wieder im Schloss. Ich kann ihn förmlich riechen. Ich wünschte, ich könnte es auch, Monsieur. Ach, ich befürchte, ich werde die von euch in mich gesetzten Hoffnungen enttäuschen. Es geschehen Dinge hier, von denen ich keine Ahnung hatte. Ach, mein lieber Chevalier, in diesem Schloss geschehen Dinge, von denen nicht einmal der König eine Ahnung hat. Aber wenn ich euch helfen kann, fragt nur. Wo anfangen? Ah, wer ist zum Beispiel der nackte Mann, der im Westflügel durch die Gänge streift und mit den Gemälden spricht? Oh, Anna von Österreich, ihr seht heute wieder hinreißend aus. darauf ein Salut von meinem kleinen Soldaten. Kommt gleich. Na, mach schon, du lausiger Wimpel. Steig schon auf. Du willst doch die Königinmutter nicht enttäuschen. Komm. Oh. Ach, das ist der alte General von Bourville. 30 Jahre lang hat ihn der König in die Verbannung geschickt, bevor er ihm gestattete, an den Hof zurückzukehren. In der Zwischenzeit sind leider die meisten seiner Bekannten verstorben. Er tröstet sich nun mit ihren Konterfeis. Zum Glück ist Monsieur Marchand reich an Kenntnis aller innenpolitischen Vorgänge und weiß die kleinen Geheimnisse nahezu jedes Menschen hier am Hofe. Ach, auch darin erinnert er mich manchmal an die gute Chantal, unsere hutzelige Waschfrau. In ihrem letzten Brief empfahl mir meine Mutter, einige ihrer alten Bekannten aufzusuchen. Aber keiner von ihnen scheint im Schloss zu sein. Wo ist zum Beispiel Chevalier Dumont? Er ist doch mit der Musikausbildung der königlichen Familie betraut. Oh, eine traurige Sache. Er starb vorigen Sommer. Ein Geschwür am After. Ja, der gute Chevalier hatte es mit seinen italienischen Pagen ein wenig zu gut gemeint. Wie schrecklich. Nun gut, dann wo könnte sich der gute Monquebec wohl aufhalten? Monquebec? Der Fechtmeister? Genau, ist er... Oh, der ist in der Bastille und wartet auf seine Hinrichtung. Er hat Madame de Maintenon im Spiegelsaal auf das Kleid gespuckt. Gütiger Himmel. Welchen Grund hatte er denn, die Favoritin des Königs so zu beleidigen? Oh, eine Verstrickung unglücklicher Zufälle. Der arme Monquebec hat ihr eigentlich nur einen guten Morgen wünschen wollen. Guten Morgen, Madame de Maintenon. Sie sehen heute wieder hinreißend. Oh, entschuldigen Sie, ich werde das sofort wegputzen. Ich hätte wohl doch kein Kalbsbries zum Frühstück zu mir nehmen sollen. Und dafür kommt man in die Bastille? Eine hässliche Sache. Ich habe den Fleck gesehen. Das Kleid war ruiniert. Und, Graf de Pol? Geschwür am After. Einer musste ja die Pagen des Chevalier Dumont nach dessen Hinscheiden trösten. Maître de Mancon. Bastille. Der junge Marquis de Rouen? Geschwür am After. Monsieur de Garigieux, der königliche Gymnastiklehrer, ist er etwa auch in der Bastille? Ist er. Mit einem Geschwür am After. Ach, liebste Mutter. Alle eure Bekannten, die mir bei der Suche nach Heinz Rüdiger Rat und Hilfe geben sollten, wurden, zumal es ihnen ihr Gesundheitszustand nicht erlaubte, sich zur Ruhe zu setzen, allesamt zu höheren Aufgaben befohlen, fern, fern vom Hofe, in Amerika. Was sagt denn der König zu all dem Treiben? Was soll er sagen? In Versailles leben Tausende von Adligen. Dazu kommen Tausende Bedienstete und Beamte, Pagen, Gärtner, Musiker, Kompanien von Soldaten, die hier hausen. Schwule Schauspieler. Und schwule Schauspieler, genau. Huren, Marketenderinnen, Wahrsager, Giftmischerinnen, Bettler. In den Gängen Versailles kreucht und fleucht es wie im Erdreich. Versteht mich nicht falsch, lieber Junge. Ludwig XIV. Ist die Sonne, die alles erhellt und über allem strahlt, aber auch die Sonne sieht nicht, was im Dunkeln vor sich geht. Und ich muss in dies Dunkel eintauchen. C'est exactement cela, Chevalier. Ich bleibe also auf mich allein gestellt und schließe die heutige Post in der Hoffnung, euch in meinem nächsten Briefe freudig werde verkünden zu können, es ist vollbracht. Heinz Rüdiger ist gefunden. Ich küsse euch, Madame, und bleibe auf immer euer treu liebender Sohn. Versailles. Mon amour. Liebste Mutter, ihr schreibt, ich solle nicht verzweifeln. Ihr sagt, ich solle kühlen Muts bleiben. Doch kann ich das? Heinz Rüdiger? Ich suche... Versailles erscheint mir jeden Tag größer. Es ist eine Stadt in einem Schloss. Ich werde den Infanten nie finden. Ich treibe allein in einem Meer. Heinz Rüdiger! Wo ist der? Heinz Rüdiger? Hier sind nur wir. Senelesto! Entschuldigt, ich wollte... Ihr könnt euch meine Freude nicht größer ausmalen, als ich den Mysterienspieler Senelesto wieder traf, der so reich an Menschenkenntnis und politischer Gewandtheit ist. Habt ihr die Dame gerade geohrfeigt? Ach, frivol, nur ein bisschen getätschelt vielleicht. Mein Bekannter saß plaudernd in einem Kämmerchen hinter der Schlossküche bei einer dickleibigen Köchin, die, wiewohl ein wenig nachlässig gekleidet, mich unverwandt freundlich anlächelte. Oh, dich gemolken. So süß und herb. Die ist ja völlig weggetreten. Herr Weiber, das ist doch die reine Verstellung. Weil sie ihn nicht rausrücken will, den 66er Armagnac. Ich weiß, er ist hier irgendwo. Sinelesto, ich brauche eure Hilfe. Ja, und ich eure. Könnt ihr mir diesen Schrank hier aufbrechen? Die Suche nach Heinz Rüdiger gestaltet sich schwieriger, als ich dachte. Und ich glaube, herausgefunden zu haben, woran es liegt. An mir. Ach, ihr seid so unschuldig wie ein junges Heideröschen. Jetzt sag schon, wo hast du ihn versteckt, wie ist Salopp? Um ihn zu finden, muss ich anfangen, wie dieser kleine Bastard zu denken. Hier ist nichts. Wahrscheinlich sitzt sie drauf und versteckt's unter ihren fettigen Röcken. Los, los, hoch mit dem Vorhang. Und abgetaucht. König. Mäusekönig. Ich muss in seine Haut schlüpfen, die Tage so verleben wie er. Wie ist das dunkel hier drin? Ja, dann wird es mich wie von selbst in all die verborgenen Winkelchen und Schmuddelgemächer schwimmen, in denen er die Tage und Nächte von Versailles verbringt. Hört ihr mich? Ja. Oh, hier gibt's ein Echo. Meine Lustgrotte. Kurz. Für ewig. Ich wähle euch zu meinem Meister. Macht mich schmutzig. Zeigt mir, wie man seine Seele und seinen Körper verkauft. Ich kenne niemanden, dem ich das mehr zutrauen würde als euch. Und darum bitte ich euch, mir beizubringen, wie man... Richtig vögelt. Diabolisch und gottvergessen handelt, wollte ich sagen. Aber richtig vögeln trifft es wohl ins Ziel. Gut, ihr findet mich bereit. Also gehen wir. Aber, Chermi, warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Noch einmal... Der dürre Acker vor Wollust pfeist. Was denn, ihr meint? Sie? Aber sicher. Auf alten Schiffen lernt man segeln. Wusstet ihr etwa nicht, dass der König selbst von der Kammerfrau seiner Mutter in die Geheimnisse der Liebeskunst eingewiesen wurde? Il le faut vraiment, Maman. Fiston, ihr seid jetzt 16 Jahre alt. Es gibt einige Dinge, die ihr lernen müsst und die ich euch nicht beibringen kann. So gern ich auch wollte, du süßer Schmach. Mit so knackigen, runden Bäckchen. Maman. Und um mich für die Suche nach Heinz Rüdiger mit der notwendigen Finesse auszustatten, unternahm es Sinelesto mit Freuden, mich in zupackender Konversation und höfischer Lebensform zu unterrichten. Eine Schule, die Fürsten zur Ehre gereicht hätte. Ausziehen. Muss das sein? Ausziehen. Wollt ihr etwa zuschauen? Willkommen in Versailles. Vor der Gruft meiner Großmutter saß ein wunderschöner steinerner Engel. Untenrum reicht. Ich habe mir immer vorgestellt, mein erstes Mädchen, es würde aussehen wie dieser Engel. Und wenn ich mir Madame hier ansehe, dann erinnert sie mich eher... An eure Großmutter? Oder an die Gruft. Ja, je älter das Haus, umso feuchter der Keller. Mir wird übel. Ach, ihr seid nicht in richtiger Stimmung, aber wozu bin ich denn ein diplomierter Schauspieler? Was ist gewünscht, das als Leib an Leiberleimen und feuchten Perlentau in Liebesmuscheln schäumen? Bitte? Still, ihr habt zu tun. Was ist entzückender, als in der Muschel ruhen, wo Lust und Kitzelung der Wollust Tor auftun? Was ist begehrlicher, als da den Eintritt nehmen, wo Perl und Perlenmilch das seichte Feld besämen? Es spricht... Soll ich denn meine Sonne gar nicht mehr sehen? Mich nicht an ihrem Strahl wärmen? So will ich nicht mehr sein, Maria Mancini. Mancini? Die Jugendliebe des Königs? Maria. Sia. Maria. Sia. Maria. Toni, Toni, Toni. Hä? Embrassez-moi. Embrassez-moi, Louis. Die Mancini, das ist nicht gut. Lasst mich runter von ihr. Da geblieben. Hey, Alte, wach auf. Die Mancini, die ist doch in Italien. Ach, ist das nicht Italien? Ich kann nicht. Wollt ihr vielleicht etwas Musik? Guantanamera, Guaria, Guantanamera. Ich kann das nicht bei all dem Lärm. Oh, Herrgott, muss man dir ja alles selber machen. Oh. Und wirklich, liebste Mama. Seitdem ich meine Zurückhaltung aufgegeben habe und forscher auf die Leute zuschreite, wird mir Eintritt in Bereiche gewährt, die ich zuvor nur vom Hörensagen kannte. Und aus denen ich als neuer Mensch wieder auftauche. Luft! Luft! Das tat gut. Darauf muss ich jetzt mal einen trinken. Ach, diese verfluchten Tapetentüren. Hätte ich ja wirklich noch lange suchen können. Wie war ich? Nicht schlecht für den Anfang. Im Stil sehr Heinrich der Vierte. Auch ein Stückchen. Da ist er ja, mein Kledetück. Und du auch, mein lieber kleiner Lustwolf. Ich trinke nicht. Noch nicht. Lektion 2. Ach, nun schauen Sie mich doch nicht so an, Chevalier. Unser einer muss doch auch sehen, wie er auf seine Kosten kommt, wenn die Verehrer nicht mehr Schlange steht. Oder? Aber ihr habt euch gut geschlagen. Ja, und mich auch. Aber Tresorte. Und auf Ihre, Madame Mancini. Jetzt pack ein, du tropfst. Voll überschäumender Freude angesichts meiner neu erweckten Fertigkeiten schließe ich nun die heutige Post, in der Hoffnung, euch in meinem nächsten Briefe freudig werde verkünden zu können, es ist vollbracht. Heinz Rüdiger ist gefunden. Ich küsse euch, Madame, und bleibe auf immer euer treu liebender Sohn. Wir schreiben das Jahr 1714. Der Krieg in Europa ist kaum vorbei. Da wird ein junger Mann aus der Provinz ins Zentrum der Sonne befohlen. An den Hof Ludwigs des 14. Versailles. Euch, liebe Mutter, die ihr mich Gott empfohlen ins Unbekannte ziehen lasst, vermisse ich schon jetzt so schmerzlich, dass ich euch jeden Tag einen Brief zukommen lassen will, der euch über meine Erlebnisse unterrichtet. Es sollte die Reise seines Lebens werden. Liebste Mutter, bin ich wirklich erst so kurze Zeit in Versailles? Mir kommt es vor wie ein Leben. So viel Zerstreuung bietet dieser Wunderpalast. Zumal heute endlich auch der König mit dem restlichen Hofstaat eingetroffen ist. Die Huldigungen des knienden Adels entgegennehmend, schritt er langsam mit seiner Favoritin Madame de Maintenon durch den Spiegelsaal. Au, au, au. Warum habt ihr mich gezwungen, diese Schuhe anzuziehen? Sie drücken meine Hühneraugen. Weitergehen, weitergehen. Ich will ein Eis. War Versailles vorher schon zum Zerplatzen mit Menschen gefüllt, so findet sich nun kaum ein Ort, wo man einen Moment der Stille genießen kann. Man steht in den Sälen und auf den Treppen so gedrängt, dass man nicht nach rechts oder links kann. Kein intimes Gespräch, das nicht ein Dutzend Zuhörer hat. Ja, Versailles gleicht einem emsigen Ameisenhaufen, nicht wahr? Und in diesem Haufen gilt es, eine einzelne Ameise zu finden. Ich muss gestehen, der Gedanke, den Infanten in diesem Gewimmel aufzuspüren, quält mich weit weniger als noch vor einigen Tagen. Zu sehr bin ich damit beschäftigt, meine Fertigkeiten im höfischen Umgang zu verfeinern. Ihr seht erschöpft aus, Chevalier. Schlaft ihr in Versailles etwa nicht gut? Es geht so, Monsieur. Meine Kissen sind etwas hart. Celestine, ihr seid zu dünn. Eure Hüftknochen stechen mich wie die Folterwerkzeuge in der Bastille. Dann müsst ihr euch das nächste Mal eine der adligen Damen zum Beischlaf aussuchen. Unser Eins muss hart arbeiten, da bleibt keine Zeit, um weiches Fett anzusetzen. Du kleines Luder, wart nur ab, du wirst gleich noch viel mehr arbeiten müssen. Die Jagd wird eure Lebensgeister wieder erwecken. Ich darf mit dem König auf die Jagd? Ich meinte die Jagd auf Heinz Rüdiger. Vertut eure Zeit nicht, lieber Chevalier. Der König mag gealtert scheinen und in allem der Meinung Madame de Maintenon zu folgen, aber unter die Todesurteile setzt noch immer er seine Unterschrift. Was kann ich mehr tun? Mich hinstellen und laut seinen Namen rufen? Ich würde es im Rückzugsort des Königs im Trianon versuchen. Heinz Rüdiger zieht sich gern die Kleidung seines Vaters an, wenn er sich vom König unbeobachtet glaubt. Heinz Rüdiger! Gib mir sofort mein Kimono zurück. Und während der König zur Jagd ausritt, verschaffte mir Monsieur Marchand une entrée für das Trianon. Schnell rein, Chevalier! So besuchte ich zum ersten Mal den Gartenpalast. des Königs kleines Geheimnis, der heute menschenleer war. Ein wunderbares Kleinod, liebste Mutter. Verständlich, dass Heinz Rüdiger sich hier köstliche Stunden der Einsamkeit erschlich. Sonnendurchflutet, ausgestattet mit den kostbarsten Möbeln, den kunstvollsten Verzierungen und wunderschönen antiken Büsten und Statuen. Diese marmorne liegende Schöne, als wäre sie lebendig. Die feinen Äderungen des Steins, die vollendete Rundung der Brust. Ja! Ihr habt kalte Hände. Verzeiht mir, Madame, mein Eindringen. Na, eingedrungen seid ihr ja noch nicht. Ich suche Heinz Rüdiger. Oh, der ist eben zur Tür hinaus. Schon wieder war mir kein Glück beschert. Heinz Rüdiger ritt, um die Jagdgesellschaft einzuholen. Sicher wollte er seinem Vater imponieren, denn der König selbst war schon in seiner Jugend ein kühner Jäger und exzellenter Reiter. Der König besteigt das königliche Pferd. Nun denn. Ja, könnte vielleicht jemand... Der König besteigt das königliche Pferd mit Hilfe des Grafen de Rouen. Bevor ich Heinz Rüdiger hinterherjagte, beschloss ich, die Wunder des Trianon noch ein wenig zu genießen. Zumal seine Schwester, die Prinzessin Françoise Marie, mich aufs Nachdrücklichste dazu aufforderte. Ganz allein bin ich hier, Monsieur. Dieser goldene Käfig. Niemand würde mich hören. Selbst wenn ich schreien würde. Laut schreien. Wer war das denn? Mein kleiner Mohrenpage. Wer weiß, was er jetzt wieder hat. Wahrscheinlich mal wieder Heimweh. Ich hab ihn aus Hannover. Soll ich ihn für euch einfangen? Wenn ihr es lieber mit den griechischen Sitten haltet und den kleinen Jungs nachstellt, nur zu, Monsieur. Andererseits könntet ihr auch etwas anderes jagen. Heute, wo auch der König wieder einmal im Sattel sitzt. Oh. Stoßen, Graf! Stoßen! Wo habt ihr euch versteckt? Prinzessin! Prinzessin! Kommt heraus, heraus, wo immer ihr seid! Jetzt hab ich euch! Kükük! Oh. Gott, Senelesto, wie hast du mich erschreckt? Was treibst du hier? Nichts im Augenblick. Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Köstlichkeit, die ich eben am Auspacken war. Aber sie ist mir entwischt. Ja, und zwar heulend raus in den Garten und ab durch die Hecken. Du warst grob zu ihm. Der soll ruhig früh lernen, was es heißt, ein Page in Versailles zu sein. Und komm, hilf mir ihn suchen. Mitnichten. Du entschuldigst mich. Ich muss weiterjagen. Und nimm den lächerlichen Turban ab. Endlich brach auch ich, gleich Heinz Rüdiger, an diesem klaren Oktobermorgen auf, um der Lieblingsbeschäftigung des Königs zu frönen. Der wilden Hatz. Der König besteigt das königliche Pferd mit Hilfe des Grafen de Rouen, des Chevalier de Sévigné und Madame de Maintenon. Nun denn, was jagen wir heute? Eulen, ein Rudel Pfauen. 240 Wildschweine und 180 Hirsche, Eure Majestät. Ach Gott, das Essen wird also wieder verschoben. Liebste Mutter, so will ich euch denn nun von der königlichen Jagd berichten. Das Jagdfieber ist eine Sucht, die ihresgleichen sucht. Sie macht einen blind für alles, nur die Beute zählt. Ich hatte mich von der Hofgesellschaft separiert und pirschte alleine durch eine zauberhafte Welt. Ich hörte nicht mehr die Schüsse des Königs, der am anderen Ende des Waldes jagte. Warum schießt er denn nicht? Wir haben ihm die Sau doch direkt vor die Nase getrieben. Kann jemand diesem Schwein sagen, dass man seinem König niemals das Hinterteil zudreht? Die Hirschkuh, die ich verfolgte, war im hohen Grase untergetaucht. Aber ich konnte ihre Fährte lesen. Seid ihr hier drin? Oh, das Schlafzimmer des Königs. Und beschloss, mich auf die Lauer zu legen, um sie bei der ersten Gelegenheit in die Enge zu treiben und mit meiner Muskete zu erlegen. Prinzessin, ich komme, wenn ihr kommt. Moi aussi. Ach, Senelesto, komm unter dem Bett hervor, du Sau. Oniso akimalipos. Schon der Herzog von Lausanne lag unter dem Bett des Königs, um die Gespräche mit seiner damaligen Mätresse zu belauschen. Also hat er natürlich noch so einiges andere belauschen. Senelesto, verschwinde von hier. Bist ja ganz hebelig und zappelig. Kannst deine Beine schon nicht mehr stillhalten. Der Kitzel der Jagd hat dich gepackt und du riechst schon die feinen Säfte, die beim Hetzen freigesetzt werden. Siehst schon den Spiegel deines Rehleins vor dir auf und nieder. Geh runter von mir. Ach, stell dich doch nicht so an. Ich will doch nur dein Bestes. Das findest du im Badezimmer, by the way. Oh, ja. Liebste Mutter. Wusstet ihr, dass die Jagden inzwischen so groß in Mode sind? Der Trophäendrang der Hofleute sich so sehr ins Unermessliche gesteigert hat, dass das Hetzen der Tiere völlig neue Dimensionen erreicht hat? Heute konnte ich erleben, wie Hunderte von Hirschen von den Treibern in ein eigens dafür erbautes Wasserbecken gehetzt wurden, woraufhin die Jagdgesellschaft leichte Boote bestieg und die schwimmenden Tiere der Reihe nach mit langen Lanzen erstach. Das Wasser färbte sich blutrot. Ein besonderer Badezusatz aus dem Orient. Ich hielt mich bei diesem wilden Treiben abwärts und suchte nach meiner Hirschkuh. Schließlich sah ich sie. Von anderen Jägern noch unentdeckt, ganz am Rande. Ich ließ mich ins Wasser gleiten und näherte mich ihr vorsichtig. Die Hirschkuh schwamm anmutig in den blutigen Wellen und blickte mir zutraulich entgegen. Monsieur, ich sah euch am Tage eurer Ankunft in Versailles. Aber die liebliche Unschuld, die damals euer Gesicht beherrschte, finde ich heute zur schuldigen Liebe gereift. In ihrem Fell hingen funkelnde Tropfen. Unter Wasser hatte ich meinen Dolch schon blank gezogen. So wie der König im Moment wahrscheinlich seine Beute durchbohrt, so werde ich es euch tun. Aber seid gewiss. Ich werde dabei unendlich sanfter, aber nicht weniger zustoßend vorgehen. Ah. Oh, es tut so weh! Au, oh, tut das weh! Oh. Ich verstehe das nicht. Ich habe doch eindeutig auf den Hasen gezielt. Nachdem ich also an diesem Tage auch meinen Beitrag zur königlichen Jagd geleistet hatte, gab ich mich der matten Erschlaffung hin, die einen nach den Stunden der Lauer, der Jagd und des Schwelgens in tierischen Säften so angenehm überfällt. Ihr könnt jetzt rauskommen, bevor ihr euch noch so sehr verkühlt, dass sich der kleine Chevalier vollends in sein Schneckenhäuschen zurückzieht. Oh, Monsieur Marchand, wo ist die Prinzessin? Wenn ihr die junge Frau meint, die sich Papillon nennt und in Paris eine stadtbekannte Hure ist, nun, die ist mir eben auf der Freitreppe entgegengekommen. Nur nachlässig angekleidet, aber dafür mit zwei großen silbernen Leuchtern im Arm. Ein ganz unanständiger Lohn. Aber ihre Dienste waren es auch. Mein lieber Chevalier, ich weiß nicht, ob ihr die Bedeutung eurer Anwesenheit hier am Hofe richtig erfasst habt. Heinz Rüdiger muss erzogen werden. Worüber erregt ihr euch so, Monsieur Marchand? Ihr selbst wart es doch, der mir angeraten hat, Versailles nicht nur als Verpflichtung, sondern auch als Erfüllung zu leben. Wer konnte denn ahnen, dass ihr dabei so sehr über die Stränge schlagen würdet? Ihr, ein sittsamer junger Mann aus der Provinz. Ich meinte, ihr solltet Bekanntschaften machen, Konversation lernen, vielleicht ein Musikinstrument. Das habe ich, das habe ich. Ich lernte die Gräfin von Donau kennen, betrieb mehrmals mit ihr Konversation. Sie lehrte mir einige Wendungen, die ich noch nicht kannte. So ist gut, junger Chevalier. Und sobald ihr auf Widerstand stoßt, müsst ihr euch drehen. Ja, ja. Oh. Der Graf Anuskopoulos brachte mir ein wenig Griechisch bei. So, ein wenig Schmalz auf die Hand, aber vorsichtig, nicht zu viel. Es soll die Angelegenheit gefügig machen, aber nicht so sehr, dass keine Reibung mehr entsteht. Compreso? Von der Comtesse de Durieux bekam ich einige sehr eindrückliche Lektionen im Flötenspiel. Sie bläst das Instrument wirklich mit einer Leidenschaft. Genug mit euren Liederlichkeiten. Ihr seid mir für Heinz Rüdiger verantwortlich. Monsieur, ich weiß nicht, wo er ist. Ihr wisst nicht, wo er ist. Und deswegen tut ihr gar nichts? Was sage ich dem König? Dass der junge, gottesfürchtige Mann, den ich ihm so angepriesen habe, sich als unrettbarer Wüstling und Austernvertilger herausstellt? Wenn ihr so denkt, dann schickt mich doch wieder nach Hause. Und überlasse Heinz Rüdiger sich selbst? Ihr unterschätzt die weitreichenden Folgen eurer Verantwortung. Der König ist alt. Erklärt er Heinz Rüdiger zum Prinzen reinen Geblüts, stellt er damit nicht nur die Thronfolge in Frankreich zur neuen Disposition aus, er verändert das Machtgefüge für ganz Europa. Hier geht es um hohe Politik, mein Junge. Nein, lieber Chevalier, ich werde nicht zulassen, dass euer sündhaftes Verhalten mich in Ungnade fallen lässt und Europa erneut ins Chaos stürzt. Seht ihr dieses Messer hier? Ich benutze es jeden Morgen, um die Orange zu schälen, die mir der König aus seinem Obstgarten zugesteht. Zwingt mich nicht dazu, es zu benutzen, um eure Orangen zu schälen. Findet Heinz Rüdiger! C'est entendu? So von Monsieur Marchand väterlich an meine Pflichten erinnert, schließe ich die heutige Post, in der Hoffnung, euch in meinem nächsten Briefe freudig werde verkünden zu können, es ist vollbracht, Heinz Rüdiger ist gefunden. Ich küsse euch, Madame, und bleibe auf immer euer treuliebender Sohn. Versailles. Mon amour. Mutter. Mutter. Chevalier. Was kann ich euch schreiben? Geht eurer Wege, Senelesto. Wollt ihr hören von all dem Schmutz und den Abartigkeiten? Ach. Wart ihr denn gar nicht im Bett? Bett? Seit ich in Versailles bin, habe ich nicht eine einzige Nacht in meinem Zimmer geschlafen. Gratuliere. Verschwindet. Als ich herkam, war ich ein Vorbild und in wenigen Tagen habt ihr mich zugrunde gerichtet. Oh, ihr habt den Blues, wie die Engländer sagen würden. Ihr müsst euch ein wenig Ablenkung verschaffen. Was wollen wir vor dem Tor? Ausschau halten? Ausschau? Wonach? Ach, wonach, wonach? Nach lecker Mädchen natürlich. Girls! All I really want is girls! And in the morning it's girls! Wonach? Touristinnen. Der König öffnet sein Schloss dem ganzen Volk. Heerscharen gemeinen Volks kommen täglich nach Versailles. Er ist wirklich der Vater der Armen, unser König. Brot gibt er ihnen nicht, aber Säle voll Gold. Seine Seelenruhe muss vollkommen sein. Ich halte es nicht mehr aus. Oh mein Gott, was hat er denn jetzt schon wieder? Ich halte es nicht mehr aus. Louis! Louis! Schnell, Gräfin, holt den Arzt. Der König ist krank. Eilt schnell! Wenn Monsieur Marchand mich hier draußen herumlungern sieht, zieht er mir nicht nur die Ohren lang. Ich muss Heinz Rüdiger... Ach Gott, Heinz Rüdiger hier, Heinz Rüdiger dort. Man könnte meinen, ihr seid verliebt. Huh, ihr Süßen. Wisst ihr, ob man hier seine Pferde parken kann? Jetzt geht's los, Chevalier. Die passen zu uns wie der Deckel auf den Nachttopf. Bonjour, die Damen sind wohl zur Schlossbesichtigung gekommen. Genau so ist es. Sind extra früh losgefahren. Damit wir nicht mit dem ganzen Pöbel zusammendätschen, der hier war ja wohl jeden Tag durch die Gärten scharwenzelt. Ja, das hört man gleich, dass Mademoiselle nicht zum Pöbel gehört. Man ist ja nicht umsonst aus Paris. Los! Roxane! Alte Metze, wach auf! Wir sind da! Was? Wo ist es denn? Na genau vor dir! Na, da möchte ich aber nicht die Fenster putzen müssen. Wollen Sie gerne hinein? Kann man das denn so einfach? Der König ist sehr offenherzig und gibt viel auf seine Volksnähe. Sire, mein König, was habt ihr denn? Zum Teufel noch mal! Was treibt euch denn dazu, wie ein angeschossener Büffel durch meinen Salon zu jagen? Och, ich würde euch gern eins mit der Reitpeitsche überziehen, wenn die Diener da nicht wieder anfangen würden zu klatschen. Nein, nein, nein, nein, nein, ich kann nicht mehr. So, jetzt reißt euch aber mal zusammen. Ach, was ist es denn? Da hat schon wieder so ein Bauer die goldenen Fransen von den Tischdecken im Mercosal abgeschnitten. Oh. Mesdames, je vous présente. Willkommen in Versailles. Es ist ja... So ein großer Kasten für ein einziges Menschlein. Ich krieg den Kopf nicht zu. So schnick habe ich mir das ja gar nicht vor. Ah, guck mal! Haben sie es Gott sogar an die Türen geklebt? Ob einer merkt, wenn ich das hier mitnehme? Oder was willst du denn mit dem blöden Türschlüssel? Schauen Sie mal hier, ma bitte. Ja? Sagen Sie doch, ob wir den König wohl auch sehen? Sie sind wohl heute nicht sehr gesprächig, aber ich kann das schon verstehen. Ich bin auch immer ganz niedergeschlagen, wenn ich dran denke, dass meine Mutter die Beine nicht, naja, im eigenen Bett behalten konnte. Wovon redet ihr? Na, bei euch ist das natürlich was anderes. Ihr wisst ja wenigstens, wer euer Vater ist. Ihr habt von ihm ganz eindeutig die Haare geerbt, wie ich sehe. Das ist eine Perücke. Ah. Aha. Aber auch ansonsten seid ihr der Sonne wie aus dem Gesicht geschnitten. Heinz Rüdiger. Ich? Der uneheliche Sohn des Königs? Wer sagt denn sowas? Na, der da, unser Schlossführer, der Posthofmeister. Zu Diensten, mon prince. Das ist doch nicht der Haushofmeister. Ist er nicht? Ich versichere Ihnen, Heinz Rüdiger, wie man ihn kennt, trägt sein Herz immer auf der Zunge. Aber er hat recht. Je ne suis pas le Haushofmeister. Sind Sie nicht? Ich bin Louis, Dauphin de France. Der Thronerbe? Oh mein Gott. Ihr seid also damals nicht an den Pocken gestorben. Ich wusste, dass das nur eine Erfindung ist, damit sie in Ruhe ihre Hobbys nachgehen können. Ist es nicht so? Ach, la Politik macht mich so müde. Die Söhne des Königs. Mensch, haben wir ein Glück. Ich bitte Sie, da vorne hängen die Porträts der Königsfamilie. Da können Sie sehen, dass der da keinesfalls... Sehen Sie dort, Madame, das kleine Kämmerchen? Eine der vielen in Versailles versteckten Toiletten der Königin. Sie haben Glück, sie ist gerade frei. Chevalier, wir müssen zusammenhalten, wenn wir diese Grisetten zum Niederlegen bekommen wollen. Wer sagt denn, dass ich überhaupt jemanden niederlegen möchte? Ich bin deprimiert. Ja, und wisst ihr denn einen besseren Weg, der trüben Stimmung zu entkommen, als ein bisschen leibliche Ertüchtigung? Oder wollt ihr lieber Mutti schreiben? Gut, ja, ihr habt gewonnen. Um hier erfolgreich zu sein, empfehle ich Contis Schlachtzug gegen die Türken. Truppenteilung, um den Feind zu separieren und dann in einzelnen Stellungskriegen zu zermürben. Schenkt euch diesen spöttischen Blick. Ihr wart Soldat? Ja, ihr wisst so einiges nicht von mir. Gott sei es gedankt. Also ich die Dicke und ihr die Schielende. Zu Befehl, mon General. Mein lieber Sohn. Und denkt daran, ein guter Soldat kämpft immer nur mit blankem Säbel. Madame! Seit Tagen warte ich auf Nachricht von dir. Ich nehme an, dass deine Pflichten dich so sehr gefangen halten und dich, deine dich liebende Mutter, so sehr vernachlässigen lassen. Mir bleibt somit nur, aus der Ferne zu beten und zu hoffen, dass es dir gut geht, dass du die Tage in gewählter Gesellschaft und in Ehrfurcht vor Gott verbringst und demütig bleibst. Ich weiß, welche Versuchungen das höfische Leben bereithalten kann, aber auch wenn wir nur ein kleiner Landadel sind, vertraue ich fest darauf, dass du dich deiner Herkunft besinnst und dich nicht größer machst, als du bist. Voilà, da wären wir. Wo sind wir denn hier, königliche Majestät? In meinem Salon. Es sieht für mich aber eher wie eine Waschküche aus und glauben Sie mir, mit Waschküchen kenne ich mich aus. Ja, Sie haben recht. Hierher komme ich gerne, wenn ich die Ruhe von den Staatsgeschäften suche. Der Duft des einfachen Volkes, der beruhigt mich. Warum können wir denn nicht in Ihre eigenen Zimmer? Nun, leider, da wird gerade sauber gemacht. Da dachte ich, ich sehe endlich mal ein großherzügliches Bett. Ach, es ist sowieso nicht sehr gemütlich in meinen Gemächern. Alles schon verpackt. Wie? Ja, ich ziehe um. Ach, davon weiß man ja in Paris noch gar nichts. Wohin denn? Ab morgen werde ich der weltlichen Welt den Rücken kehren und mich ins Kloster de Fils d'Amnée zurückziehen. Mein Vater verstößt mich. Und das einfache Volk erfährt das mal wieder ganz zuletzt. Und das ist morgen, sagen Sie? Und auch hoffe ich, dass dieser königliche Schauspieler Senelesto, der in deinen Briefen einen so großen Stellenwert einnimmt, sich als der edelsinnige und vorbildliche Freund erweist, den du in deinen Briefen schilderst. Psst, hier rein, Mabel. Willkommen in Papas Orangerie. Hey. Diesen Ort zeige ich wirklich nur ganz wenigen. Und hier pflücken Sie also Ihre Früchte? Oui, messieurs, wenn sie schön reif sind, drall und saftig. Sie arbeiten wohl auch gerne mit Ihren Händen. Ja, worauf Sie sich verlassen können. Ich muss schon sagen, königliche Hoheit, so menschlich habe ich Sie mir gar nicht vorgestellt. So volksnah, meine ich. Naja, man verkennt mich. Soll ich Ihnen etwas verraten? Ich kann sogar noch ein bisschen volksnäher werden, wenn Sie wollen. Oh, aber Eure Majestät! Das muss ja alles sehr schwer sein für Sie. Oh, Eure Hände sind ja ganz kalt. Ja, das Schlimmste für mich ist natürlich die Tatsache, dass ich so völlig unschuldig in die Einsamkeit gehen werde. Wenn ihr meine Hände vielleicht dorthin, in euer Brusttuch? Ja. Jetzt lassen Sie mich mal da ran, Majestät. Was tut ihr? Was wollt ihr denn mit der Bananenstaude? Lassen Sie mich mal machen, lassen Sie mich mal machen. Wird gleich. Au! Au! Oh. Oh. Oh. Und Sie haben wirklich noch nie? Noch nie. Ja, aber wissen Sie, was Sie da verpassen? Also, nicht immer, aber meistens. Woher soll ich es wissen? Ich bin wie ein frisches Lämpchen, das zur Schlachtbank geführt wird, bevor es auch nur einmal über die saftige grüne Wiese springen konnte. Oh. Mäh. Mäh. Oh, Heinz Rüdiger. Oh, Lämmchen. Denke daran, mein lieber Sohn, was dein lieber Vater dir immer sagte. Und was auch ich dir zu Beginn deiner Reise so eindringlich ins Herz zu schreiben gedachte. Sei galant zu den Damen und bemühe dich, sie bestens zu unterhalten. So öffnet sich dir jedes Tor. Ja. Au! Beißen möchte ich die kleine Warze da. Aber habt ihr denn nicht schon genug von meinen Haaren gegessen? Gehe bei jeglichem Tun bedacht und zugleich zielstrebig vor. So wird der Erfolg nicht auf sich warten lassen. Oh, das hat man euer Hochwohlgeborener nicht beigebracht, wette ich. Ich bin mit 4 Onkels und 12 Cousins aufgewachsen. Da lernt man schnell, dass ein bisschen Schmerz dazugehört. Aber bei allem, suche niemals den Kampf mit dem Schwert. Bedenke, mein Sohn, was man mit der Zunge alles erreichen kann. Auch so lassen sich Bastionen zum Einstürzen bringen. So bin ich gewiss, dass du nicht nur vor mir, sondern auch vor Gott und dem König bestehen wirst. Mein Auge ruht immer auf dir und ich betrachte all dein Tun mit Wohlgefallen. Du siehst ein bisschen gerupft aus, Senelesto. Nun, mein Freund, den Feind gestellt und erledigt. 2-mal. Mein Glückwunsch. Und diese kleinen Grisetten werden in Paris ganz schön was zu erzählen haben. Au revoir, Demoiselle, kommen Sie gut heim. Ich werde dir jeden Tag ins Kloster schreiben, mein Lämmchen, versprochen. Ja, ich erwarte eure Briefe mit Ungeduld und sie werden mir ein Trost sein in meiner Blablabla und Blablabla. Es würde mich überraschen, wenn sie überhaupt weiß, wie man eine Feder hält. Sehr gut. Ich sehe, ihr habt den Blues gegen Zynismus eingetauscht. Fein, fein. Ihr wachst beim ebenbürtigen Konkurrenten Heinz Rüdigers heran. Oh, Chevalier, wir werden Versailles noch auf den Kopf stellen, wir beide. Und so schließe ich die heutige Post in der Hoffnung, dich in deinem nächsten Briefe freudig verkünden zu hören. Es ist vollbracht. Heinz Rüdiger ist gefunden. Ich küsse dich, mein liebster Sohn, deine dich liebende Mutter. Liebste Mutter, eure letzten Briefe haben mich betrübt. Habt ihr so wenig Vertrauen in mich, was auch immer euch über mich kolportiert wurde? Schenkt ihr den Gerüchten mehr Glauben als mir? Ich, euer geliebter Sohn, soll nur mit Gänsefedern geschmückt über das Dach des Schlosses spaziert sein und dort oben gekräht? Und schlimmer noch, mich erleichtert haben? Glaubt ihr diesen Wahnsinn wirklich? Doch ist mir euer Wunsch die Pflicht. Und obwohl heute Abend ein großer Ball stattfinden wird, auf dem ich nun endlich meinem zukünftigen Zögling und Freunde Heinz Rüdiger begegnen werde, habe ich mich für einige Stunden vom höfischen Treiben zurückgezogen, um mich, gemäß eures mütterlichen Befehls, in klösterlicher Ruhe zu sammeln. Wo bin ich? Bei meinen Schweinen. Und jetzt rücken Sie mal ein Stück, die Tierchen haben Hunger. Wo sind meine Beinkleider? Ich habe meinen Kindern gesagt, sie sollen sie verbrennen. Verzeiht mir, aber der Gestank war nicht auszuhalten. Nicht mal das Emetière de Saint-Song da drüben stinkt, so wie diese blut- und uringetränkten Hosen. Ich? In Paris? Ich muss zurück nach Versailles. Hey, hey, hey, hey, vergessen Sie Ihre Mutter nicht. Pardon? Na, das bärtige Frauenzimmer, das sie gestern Abend unter wildem Geheul auf dem Rücken in meinen Stall getragen hat. Es liegt da hinten, unter Voltaire. Geh zur Seite, Voltaire. Senelesto. Oh, bonjour. Wollen wir ein Croissant schnappen gehen? In der Kathedrale von Notre-Dame kniete ich vor dem Altar nieder und wandte mich meinem einzigen und ewigen Vater und Freunde zu. Senelesto, ich kann's nicht fassen, dass du mich an diesem wichtigen Tag abfüllen und verschleppen musstest. Wie kommen wir jetzt nach Versailles zurück? Taxi! Taxi! Was heißt denn hier ich? Das war nicht meine Idee. Erinnerst du dich an gar nichts mehr? Du kamst gestern Abend zu mir. Senelesto, macht auf! Ich höre doch, dass ihr da drin seid. Was wollt ihr? Lasst mich rein. Ich muss etwas mit euch besprechen. C'est pas possible, ich habe Besuch. Marchand droht damit, mich beim König in Misskredit zu bringen. Ich falle in Ungnade. Lasst mich rein. Mein Besuch ist es nicht gewohnt, gestört zu werden. Habt wohl wieder eine ganz auserlesene Elite. Moment. Heinz Rüdiger ist da drin, nicht wahr? Er ist da drin. Lasst mich vorbei. Was soll das? Wollt ihr, dass Marchand sich meinen Skalp holt? Accompagnez-moi, cher ami. Es ist besser, wenn du dich erst einmal abkühlst. Keine Widerrede. Und nimm einen Zug aus dieser Pfeife. Das wird dich gleich beruhigen. Was für Kraut hast du mir da eigentlich zu rauchen gegeben? Hast du Geld dabei? Nein. Alles, was ich bei mir habe, ist diese leere Branntweinflasche, diese Gurke. Zwei, drei Schweinsdärme für den Fall der Fälle. Und in der anderen Tasche habe ich nur diese fette Ratte. Lass meinen Finger los, du Ungeheuer! Warum eigentlich trägst du schon wieder Frauenkleider? Der Bauer hatte recht. Du siehst tatsächlich ein wenig aus wie meine Mutter. Gefällt's dir etwa nicht? Das war doch schließlich deine Idee. Alle, alle, liebes Senelestinchen. Zieh's doch einmal an. Für mich. Du siehst aus wie eine junge Schäferin. Mein Gott, wir sollten gar nicht hier sein. Wenn jemand mitbekommt, dass wir uns in Madame de Maintenons Gemächern befinden, wird es uns schlechter gehen. Sei still! Der König schläft nebenan. Habt ihr das gehört, Madame? Da war's wieder. Der schwarze Geist meines Großvaters mit den zugenähten Augen. Der gekommen ist, mich zu holen. Das Einzige, was ich gehört habe, sind eure Polypen. Das war's für mich mit dem gemeinsamen Schlafzimmer. Morgen schlaft ihr wieder in eurem Gitterbett. Und jetzt, Silence. Ich bin schon wieder ins Trianon eingebrochen? Ja, ja, hätte man euch entdeckt, la Guillotine. Wie rührte es in meiner Brust? Mutter, welche moralischen Verfehlungen ich in euren Augen auch begangen haben mag, als der Geruch des verbrannten Salbeis in meine Nase drang, vermochte ich mit einem Mal alles klar zu sehen. Oh, diese Stadt stinkt. Und diese Gassen. Man sieht die Sonne nicht. Wo geht es nach Versailles? Warum nur habt ihr mich hierher verschleppt? Wieder Einspruch. Wieder Vortrie-Idee. Aber Chevalier geht von den Bauern runter. Ihr erstickt ihn ja. Erst soll er uns versprechen, dass er uns mit seinem Ochsenkarren nach Paris bringt. Denn hier ist ja nichts los. Chevalier. Aber ich bin noch erst mit meinem Gemüse aus Paris hier angekommen. Bringt uns nach Paris. Oder ich werde euren Hintern blank ziehen und euch zu einer näheren Bekanntschaft mit eurem Gemüse verhelfen. And now, presenting my singing food. Yes, we have no banana. Genug, genug! Ich will nichts mehr hören. Ich will nach Versailles. Nach Versailles! Nach Versailles! Ich weiß, dass ich mich anfangs gegen die mir zugedachte Aufgabe sträubte und euch innigst anflehte, mich nicht nach Versailles zu schicken. Doch nun, im Lichte der Kerzen und der heiligen Größe Notre-Dames, bin ich sicher. Als unwissenden Knaben habt ihr mich ziehen lassen. Aber als am wahren Leben erprobter Mann werde ich zurückkehren. Versailles, ich will nach Versailles! Beruhigt euch doch, wir sind auf der richtigen Straße. Ihr meint laufen? In ein paar Stunden sind wir zurück, gerade rechtzeitig zum Ball. Die frische Luft wird euch ausnüchtern und ich kann euch so lange den Rest von gestern Nacht erzählen. Wisst ihr zum Beispiel, wie ihr zu dem goldenen Ring gekommen seid, der euer rechtes Ohrläppchen zielt? Ich habe einen Ohrring. Wenn euch da schon so in Aufruhr stürzt, dann wird euch sicher nicht gefallen zu hören, wo sich seine beiden Brüder verbergen. Ich sage nur so viel, der Ring in eurem Bauchnäbelchen ist der nördlichere von beiden. Oh mon Dieu. Das Ganze begann, als wir die Prinzen von Valmont und Ponsponne trafen, die gerade ein steinernes Kreuz aus der Pont Neuf gebrochen hatten und es nun zum Boulevard de Saint-Germain schleppten, um es verkehrt herum im Garten des Karmeliterklosters aufzustellen. Oh mon Dieu. Und dann schlug ihr vor, das Ganze noch ein wenig zu würzen, indem wir ins Anatomische Institut einbrechen und dort 2-3 Arme ausborgen würden, sowie einen ausgestopften Schimpansen. Oh mon Dieu. Mutter, ihr werdet stolz auf mich sein. Mutter, der erste große Ball in meinem Leben. Wie kann ich diese Pracht in Worte fassen? Wie beschreiben den Glanz der 1000 entzündeten Kerzen, der sich in ebenso vielen Spiegeln brach und zurückgeworfen wurde? Wie den Hofstaat in prachtvollen Garderoben, der in Form vollendeter höfischer Etikette gleich kunstvollen Spielfiguren übers Parkett zu schweben schien? All dies nahm mir den Atem. Und inmitten des Glanzes, gleichsam ihn selbst ausstrahlend, Louis XIV., der den Anwesenden immer wieder huldvoll und freundlich zunickte. Aufwachen! Quoi? Ihr seid schon wieder eingenickt. Ich lauschte bald diesem, bald jenem Gespräch und merkte nicht, wie Monsieur Marchand plötzlich neben mir stand und mich freundlich begrüßte. Nun, Chevalier, ich hoffe, ihr werdet heute eurer Pflicht nachkommen. Findet Heinz Rüdiger und weicht ihm nicht mehr von der Seite. Oder ich werde eigenhändig Hand an euch legen und dafür sorgen, dass er es mit dieser Soubrette darauf nehmen kann. Mit diesen freundlichen Worten ließ er mich allein. Ich suche Heinz Rüdiger. Ich stand neben der Marschallin des Sullerie. Nein, nicht die Marschallin. Nein. Ich suche Heinz Rüdiger. Sondern auch 7 ihrer Söhne verloren hat, bringt den anwesenden Soldaten, die ihr doch all die Schrecken wieder ins Gedächtnis rufen Heinz müssten, Rüdiger, dennoch eine rührende Anerkennung und Bewunderung entgegen. Diese strammen Schenkel. Eigentlich schade, dass der Krieg vorbei ist. Na, Chevalier, seid ihr auch hier wegen der strammen Schenkel? Ich bin fertig mit euch, Senelesto. Ich frage mich, was ihr hier zu suchen habt. Man sollte doch meinen Schmierenkomödianten wäre der Zugang zu dieser Festlichkeit verwehrt. Oh, ein Kinderspiel für mich. Madame! Sie wissen vielleicht, dass ich selbst im Krieg gedient habe. C'est vrai? Ich bin vor allem ein sehr guter Scout, wie der Engländer sagt, in der Erforschung unbekannter Gebiete. Und ich bin naschhaft wie ein Kater, der frische Milch schlecken will. Und ebenso wendig wie einer, wenn es gilt, unter eine warme Decke zu schlüpfen. Ja. Ja, ja. Ich überließ die beiden ihrem angeregten Gespräch und widmete mich der Betrachtung unseres Königs. Nicht der König. Seit über 70 Jahren ist er noch immer eine eindrückliche, ja, schöne Eines Gestalt. Rüdiger, wo steckst du? Gehüllt in einen goldglänzenden Mantel, der ihn gleich einer gleißenden Aureole umfloss, thronte er über Eines der Tanzfläche. Wieder beugte er sich zu seiner Frau, Madame de Maintenon, und flüsterte ihr etwas mit Blick auf die Tanzenden zu. Darf ich nicht auch ein bisschen tanzen? Nur ein bisschen tanzen. Tja, das wird helfen, die Achtung der Hofschranzen vor euch aufrechtzuerhalten. Wenn die sehen, wie ihr ergrautes Kamel mit euren steifen, arthritischen Beinen eine Gigue aufs Parkett zu legen versucht. Ach, macht doch nicht lächerlich. Ich will Der Ball erreichte seinen Höhepunkt. Heinz Rüdiger. Mit einem Ballett von nicht weniger als 100 Tänzern, verkleidet als Pfauen und Schwäne. Die tanzen sehr schön, Mit goldenen und silbernen. Komm, Heinz Rüdiger, los, komm, Heinz Rüdiger. Auch der Marschallin gefiel es so ausgesprochen gut, dass sie ihre Begeisterung immer wieder laut kundtat. Ja! Gleich würde im Garten ein Feuerwerk ausbrechen. Ich bin sein Schäfer. So befangen war ich in diesem Traum, dass ich kaum bemerkte, dass ich zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit zwischen dem König und Madame de Maintenon kam, die für Sekunden die süße Leichtigkeit des Festes verbitterte. Genug! Ich habe genug! Setzt euch hin! Ihr macht euch lächerlich! Wieso? Wer wagt darüber zu lachen, dass der König unter seinem Mantel noch seinen Schlafanzug trägt? Wer lacht? Keiner lacht. Le roi, c'est moi. Und wieso trage ich denn überhaupt diesen fleckigen Pyjama mit faustgroßem Loch im Schritt? Wieso fehlt es mir denn an Kraft, mich morgens zu meinen Regierungsgeschäften zu erheben? Und warum fliegt mich der Schlaf des Nachts, so dass ich meine Diener bitten muss, mir mit Socken auf den Händen ein Drama Molières nachzuspielen, bis ich wegnicke? Ich kann euch sagen, warum. Weil ihr, Madame, mir die letzten Lebensgeister ausgesogen habt. Weil ihr mich erstickt habt mit eurer Prüderie, eurem Puritanismus, dem ihr nicht mal die Himbeere auf meinem geliebten Vanillepudding gönnt, weil es euch zu sehr an einen Nippel erinnert. Sire, es ist Zeit für euren Aderlass. Nein! Ihr habt genug königliches Blut vergeudet. L'état, c'est moi. Aber noch bin ich nicht am Ende. Noch habe ich einen Trumpf im Ärmel. Der Sonnenkönig wird in seinen Strahlen weiterleben. Heinz Rüdiger, tritt hervor. Heinz Rüdiger. Oh Gott. Heinz Rüdiger. Senelesto, es ist soweit. Nur um Madame de Maintenon eins auszuwischen, wird er ihn legitimieren. Heinz Rüdiger. Ich habe versagt. Er ist doch noch gar nicht vorbereitet. Seid ihr mir vorbereitet? Wir haben vor allem keine Lust. Heinz Rüdiger! Heinz Rüdiger, aber wenn ihr Herr Papa ruft... Wie? Senelesto? Heinz Rüdiger? Ihr seid... Heinz Rüdiger? Was bedeuten in so einem Moment noch Namen? Lasst uns von hier verschwinden. Kommt, kommt! Heinz Rüdiger! Chevalier! Bleibt stehen! Monsieur Marchand? Heinz Rüdiger! Chevalier! Ihr seid mein Gefolgsmann und Adjutant. Heinz Rüdiger! Und wenn ihr nur einen Funken Ehre in eurem Körper behalten habt, dann tut ihr, was der König euch geheißen hat. Heinz zu welchem Rüdiger. Berufe ihr nach Versailles beordert wurdet. Nämlich mir, Heinz Rüdiger von Großtschocher Stötteritz, auf Schritt und Tritt zu folgen. Heinz Rüdiger! Und ich befehle euch, Abmarsch! Ich bitte Sie, Marschallin, ich flehe Sie an. Ist dieser Mann der königliche Nachfolger oder nicht? Wer weiß das schon? Wenn er sagt, dass er so heißt, dann wird's wohl stimmen. Obwohl, Heinz Rüdiger. Um ehrlich zu sein, ich bin auch nicht die Marschallin de Sillery, sondern ihre Kammerzofe. Heinz! Die Marschallin Heinz fühlte sich heute unpässlich und hat deswegen mich geschickt. Und ich muss sagen, Schimmerfüß! Chevalier! Chevalier! Heinz Rüdiger! Meine liebe Freundin, ich kann mir euren Kummer nicht größer ausmalen, aber leider habe ich auch heute keine guten Nachrichten für euch. Noch immer ist die Todesursache des Chevaliers unklar. Im Garten von Versailles gab es keine verräterischen Spuren und auch keiner der anwesenden Diener, die als Frösche verkleidet im Dunkeln saßen und auf das Signal zum Entzünden des Feuerwerks warteten, hat etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört. So unwahrscheinlich es klingt, euer Sohn muss im Dunkeln gestrauchelt und dabei in das Wasserbassin des Apollo-Springbrunnens gestürzt sein. Warum er allerdings in dem nur knietiefen Wasser ertrank und welche Rolle dabei die im Wasser treibende Gurke gespielt haben kann, bleibt im Dunkel der vagen Vermutungen. Auch die Obduktion seines Leichnams hat nichts Erhellendes ergeben, nur die wenig beruhigende Tatsache, dass euer Sohn an einem unansehnlichen Geschwür am After litt, welches früher oder später gleichwohl den sicheren Tod bedeutet hätte. So bleibt mir nur, teure Freundin, euch zu versichern, dass ich mich euer, sobald ihr in Versailles eintrefft, um den Leichnam eures Sohnes in Empfang zu nehmen, nach bestem Gewissen und Können widmen werde. Wenn wir hier in Versailles eines meisterlich verstehen, dann ist es das Trösten von unglücklichen Damen. Noch eine letzte Bitte. Bringt den Bruder des Chevaliers mit. Der König wünscht, dass der junge Claude an seines Bruders statt die Aufgabe versieht, der jener nicht gewachsen zu sein schien. Nämlich den jungen Infanten Heinz Rüdiger zu einem gottgläubigen und versierten jungen Manne zu formen. Ich bin zuversichtlich, dass Claude dabei erfolgreicher sein wird als der unglückliche Chevalier. Gemeinsam sollte es uns doch gelingen, Heinz Rüdiger, diesen 11-jährigen Racker, zu erziehen.